Hi und herzlich willkommen zurück zum Entdecker-Podcast. Ich bin Niklas und danke, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um ein extrem wichtiges Thema. Da wurde schon viel zu gesagt, aber ich will trotzdem meinen eigenen Senf dazugeben. Und zwar geht es heute um das Umfeld, um das persönliche Umfeld. Ein extrem wichtiges Thema, das leider von einigen noch immer unterschätzt wird. Und ich versuche heute mal, dir noch ein paar praktische Tipps mitzugeben, wie du dein Umfeld für dich nutzen kannst. Ein bisschen inspirieren lassen habe ich mich dabei vom Kein Limit Podcast. Sehr geiler Podcast, falls ihr den noch nicht kennt, checkt den unbedingt mal aus. Und dann lasst uns direkt loslegen. Und zwar ganz grundlegend, warum ist das Umfeld überhaupt so wichtig, beziehungsweise warum wird dem überhaupt so eine große Bedeutung zugeschrieben? Ich meine, man kann ja auch sagen, ich ziehe jetzt einfach mein Ding durch und was die anderen über mich denken oder was die sagen, ist mir egal. Aber es gibt ja diesen Spruch, man ist der Durchschnitt der 5 nächsten Leute, mit denen man am meisten unternimmt, dass man von denen der Durchschnitt ist, von deren Eigenschaften, von deren Persönlichkeit. Es müssen jetzt nicht unbedingt 5 sein, aber das ist so der Richtwert. Und was bedeutet das? Man übernimmt natürlich viele Eigenschaften und auch Denkweisen mit den Leuten, mit denen man die meiste Zeit verbringt, die alle im näheren Umfeld sind, mit denen man extrem viel Zeit verbringt. Weil wir als soziales Wesen, wir als Mensch, wir sind natürlich darauf so ein bisschen getrimmt, dass wir uns anpassen können, um in diesen Gruppendynamiken nicht ausgeschlossen zu werden. Denn das hieß früher in der Steinzeit, den sicheren Tod, wenn man aus der Gruppe ausgeschlossen wird. Und entsprechend ist unser Gehirn darauf getrimmt, dass wir uns anpassen können, dass wir flexibel sind. Ich führe das jetzt dann darauf zurück, dass wir uns dann bestimmte Eigenschaften, die wir als gut erachten oder die uns auch persönlich weiterbringen, obwohl nicht nur die wir uns persönlich weiterbringen, natürlich auch die negativen leider, deshalb ist das Umfeld ja gerade so wichtig, dass wir die dann übernehmen. Ich bin jetzt kein Psychologe, kann das jetzt hier nicht beweisen, aber habe das für mich so festgestellt und falls ich komplett falsch liegen sollte, dann berichtigt mich. Ich weiß nicht, ob ihr das so kennt, aber ich habe für mich festgestellt, dass ich zum Beispiel die Lache, also meine, habe ich teilweise so ein bisschen unbewusst natürlich übernommen von meiner Ex-Freundin oder auch mal so irgendwie. Die hat sich teilweise verändert und die passt sich auch immer wieder an. Habe ich das Gefühl, je nachdem, mit wem man halt so die meiste Zeit verbringt. Und das ist ja natürlich jetzt nur ein ganz kleiner Aspekt. Ganz andere Themen dazu, man übernimmt irgendwelche Eigenschaften, das ist mir auch schon öfters aufgefallen, fällt jetzt gerade nur kein konkretes Beispiel mehr ein, aber dann ist mir auch im Nachhinein so klar geworden, so hey, vor ein paar Wochen hast du mal gedacht, die Eigenschaft ist eigentlich ganz cool, so bin ich nicht und jetzt hast du es irgendwie schon so ein bisschen adaptiert und das ist dann teilweise schon krass, wenn man merkt oder sich reflektiert in gewissen Abständen, dass man da bestimmte Eigenschaften von anderen Menschen übernimmt. Und gerade diese extrem starke Beeinflussung unseres Unterbewusstseins, was uns ja die meiste Zeit steuert, da wir ja gar nicht so viele aktive Gedanken oder aktive Gedankenvorgänge haben, wie wir eigentlich denken, kann man sich damit auseinandersetzen. Ich habe mich da mal so ein bisschen eingelesen in das Thema, wo ich da jetzt auch nicht riesen Überblick habe. Ist auf jeden Fall extrem wichtig, da uns das auch in die richtige Richtung, im positiven Fall natürlich lenken kann und auch lenken soll, wenn wir positiv beeinflusst werden von unserem Umfeld, dass unser Unterbewusstsein uns in diese richtige Richtung steuert. Kann natürlich auch genau andersrum sein, wenn wir jetzt ein negativ geprägtes Umfeld haben, dass unser Unterbewusstsein auch negativ gestimmt ist und uns dann leider in eine negative Richtung bewegt, in die wir wahrscheinlich nicht gehen wollen. Aus diesem Grund sollten wir natürlich darauf achten, dass unser Umfeld positiv gestimmt ist und uns nach vorne bringt und uns pusht und uns unterstützt in dem, was auch immer wir erreichen wollen. Gut, aber wie kriegen wir das jetzt hin? Ich habe das jetzt mal in 2 Themengebiete aufgeteilt. Einmal in das soziale Umfeld und einmal in das digitale Umfeld. Ich würde aber mal sagen, wir starten erstmal mit dem sozialen Umfeld. Ja, woraus besteht das soziale Umfeld? Ganz klassisch unsere Freunde, Familie und Bekannte kann man auch noch dazu zählen, obwohl ich die jetzt nicht so zum engen Umfeld dazu zähle, sonst wären es ja keine Bekannten. Genau, und grundsätzlich geht man eigentlich davon aus, dass Freunde und Familie einen unterstützen. Natürlich jetzt nicht alle, aber der größte Teil. So kenne ich es zumindest. Aber es gibt natürlich leider auch Freunde oder auch Familienmitglieder, die einen nicht unterstützen oder negativ runterziehen können. Was ich für mich festgestellt habe, ist, dass als ich so das erste Mal angefangen habe mit Unternehmertum, mit meiner Familie und auch mit den engeren Freunden darüber zu sprechen und auch Investments, beziehungsweise dass es dann so in Richtung Kapitalismus ging, sind dann ja doch viele Kapitalismus, ja, ganz schlimm, sind so leicht links geprägt und haben dann da völlig falsche Vorstellungen vom Kapitalismus. Und was dann gut funktioniert, habe ich für mich so festgestellt, ist, wenn man auf den anderen zugeht offen und erklärt, was man vorhat, wie man das machen möchte und auch welchen Zweck das hat. So habe ich zum Beispiel einige Freunde angesteckt mit dem Thema Investment oder Investieren, das eigene Kapital. Auch in der Familie einige, wie zum Beispiel mein Bruder und auch dann das Buch Der rationale Kapitalist von Kolja Barkon auch einigen empfohlen, weil das einfach ein guter Einstieg in das Thema ist. Dann kriegt man natürlich auch ein viel besseres Feedback zurück. Ich habe da also sehr positive Erfahrungen mitgemacht, da dann der andere gegenüber versteht, was man überhaupt erreichen will und das dann nicht so ein Themenkomplex ist, von dem er überhaupt keine Ahnung hat, sondern man ihn so ein bisschen einführt und zeigt, was man so erreichen möchte und wieso man das überhaupt macht, was so die Intention dahinter ist. Gut, was mache ich jetzt, wenn mir aber kein Verständnis entgegengebracht wird und auch einfach nur negative Energie oder negative Kommentare vom anderen kommen, von den Freunden oder von der Familie? Ja, mit den Freunden, das ist natürlich ein bisschen einfacher als mit der Familie. Die Freunde, die kann man meiden, beziehungsweise dann auch einfach sich nicht mehr mit den Leuten treffen. Ist natürlich nicht so einfach, aber die einen wirklich nur runterziehen und einem rummeckern und der Persönlichkeit, die wir werden wollen, beziehungsweise auch unseren Zielen im Weg stehen, dann sollte man diese Freunde einfach nicht mehr treffen, weil es dann auch, wie ich finde, keine richtigen Freunde sind, wenn sie uns nicht unterstützen, beziehungsweise nicht mal akzeptieren können, dass wir es einfach anders machen als sie. Bei der Familie ist das natürlich nicht ganz so einfach, weil man ja mit den Leuten verwandt ist, die kann man sich ja nicht aussuchen. Aber man kann, was man da machen kann, ist, dass man einfach sein Ding durchzieht und dann den Leuten dann im Nachhinein zeigt, dass es funktioniert. Am besten dann auch nicht so viel darüber sprechen, sondern einfach sein Ding machen, die Leute das labern lassen, was sie wollen und sich nicht darauf fokussieren, sondern auf das, was man erreichen will. Und wenn es dann geklappt hat, dann kann man zeigen, bam, hier siehst du, es hat funktioniert. Und dann sind eigentlich auch die meisten überzeugt, dass es gut geklappt hat. Was auch extrem hilfreich ist und was auch jeder machen sollte, ist natürlich ein gutes Netzwerk aufzubauen mit coolen Leuten, mit denen man sich gut versteht, die ähnlich ticken wie man selbst und auch viel erreichen wollen. Das ist natürlich nur die Frage, wo trifft man solche Leute, wenn man nicht schon ein paar kennt. Dann sollte man mal auf Meetups gehen, auf irgendwelche Veranstaltungen, irgendwelche Kongresse, Messen oder was auch immer. Ich bin jetzt zum Beispiel im Mai diesen Jahres auf der DNX in Berlin, das ist die so eine digitale Nomadenmesse bzw. Veranstaltung und bin auch nochmal gegen Ende des Jahres auf der, ich glaube, das heißt Kölner Rednernacht. Da sind 10 Speaker und das ist dann ein Abend von Gedanken tanken, die haben ja auch einen YouTube-Kanal, wo dann 10 Speaker auftreten, einer davon ist auch Bodo Schäfer und dann ja Infos raushauen. Wird, glaube ich, ziemlich cool. Und in der Zwischenzeit werde ich natürlich auch noch das ein oder andere Meetup besuchen. Neben dem reinen sozialen Umfeld wird aber mittlerweile auch immer wichtiger das digitale Umfeld. Denn mittlerweile verbringen wir, ich glaube, das sind laut einer aktuellen Studie bis zu 9 Stunden, ja, wenn nicht teilweise sogar viel mehr pro Tag online, also einen riesigen Zeitblock in unserem Lebensalltag und kann natürlich entsprechend sehr viel Einfluss auf uns nehmen. Aus diesem Grund sollten wir natürlich auch nur den richtigen Leuten, gut, was sind die richtigen Leute, aber aus Leuten aus dem Bereich, in dem wir wollen, sei es Unternehmertum, sei es mir kreativ werden, also irgendwelchen coolen Fotografen, die super Bilder machen oder Videos folgen, um hier auf, sei es YouTube oder Instagram, immer nur den Content zu erhalten, der uns auch wirklich nach vorne bringt. Dass dann jedes Mal, wenn du dein Instagram aufmachst oder auf deine YouTube gehst, dass dann ein kleiner Kick für dein Gehirn, für dein Unterbewusstsein, der dich daran erinnert, das Thema, der und der Punkt. Und das einfach nochmal diese positive Energie freischaltet und diese Vernetzung mit dem Thema im Gehirn nochmal stattfindet. Ich meine, es muss sich ja keiner wundern, wenn er nur Prank-Videos auf YouTube guckt, dass er nicht sich persönlich weiterentwickelt. Aber genau dafür gibt es ja richtig geilen Content auf YouTube, auf Instagram, in der Podcast-App oder wo auch immer. Man muss halt nur danach suchen und man muss wissen, wie. Auf Instagram zum Beispiel folge ich nur noch oder größtenteils nur kreativen Menschen, also irgendwelchen Fotografen, Filmmakern, die ja coole Videos, Fotos hochladen, Unternehmern oder auch ja Calisthenics, also irgendwelchen Fitnessleuten. Ähnlich sieht's bei mir auf YouTube aus, da kommt dann noch der ein oder andere ja Auto-Channel hinzu, weil ich einfach Autos cool finde und gerne solche Videos gucke. Aber das muss natürlich auch sein. Man kann ja nicht 24/7 sich nur mit einem Thema beschäftigen. Man hat ja verschiedene Gebiete, für die man sich interessiert und in denen man sich natürlich immer weiterbilden kann und sollte. Was nämlich auch extrem wichtig ist bei dieser Fülle an Informationen, dieser ganzen Informationsflut, die täglich auf unser Gehirn einprasselt, dass wir uns auch die Zeit nehmen, was auch dazu gehört, einfach mal die Themen zu reflektieren, unser Gehirn die Zeit auch bekommt, die Themen miteinander zu verknüpfen. Weil diese Zeit braucht unser Gehirn auch. Wir können nicht nur ganze Zeit reinladen und einen neuen Input geben, sondern müssen uns auch mal die Zeit nehmen, alles zu reflektieren und uns hinterfragen, bringt es mich weiter und wie bringt es mich weiter? Um das Thema abzurunden, man kriegt natürlich immer neue Denkanstöße, wenn man mal durch sein Feed scrollt oder auf YouTube ein Video guckt, kriegt natürlich immer dann entsprechend auf YouTube Vorschläge, Videovorschläge, und wenn man natürlich dann nur so Unternehmervideos guckt oder auch dann noch welche Fitnessvideos oder sowas in die Richtung, kriegt man natürlich auch die passenden Vorschläge und entdeckt so auch noch viele spannende neue Kanäle, die man so vielleicht gar nicht entdeckt hätte. Und durch diese täglichen durch diese Vielzahl an Denkanstößen bewegen wir uns natürlich langsam in die Richtung, in die wir gehen wollen und schaffen so, ja, stoßen so diesen Weg an zu unserem Ziel. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, du konntest hier einiges für dich mitnehmen und auf dein Leben anwenden. Dann danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge des Entdecker-Podcasts. Ich bin Niklas und bis dahin, ciao.